der Kirche ist die Lüge der Nation. Die Worte aus eurem Munde, die sind der blanke Hohn. Betet ihn ruhig an, euren Gott, der für euch starb. Probleme dieses Lebens bleiben euch nicht erspart. Ich glaube nicht, dass es dich gibt.